Hallo und herzlich willkommen zum 11. News-Podcast im Jahr 2017. Heute besprechen wir die News aus dem Oktober 2017 und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Jo, hallo, schönen guten Tag. Und ich begrüße Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Gut, und dann starten wir direkt zu dritt heute durch mit den News, wie gesagt, aus dem vergangenen Monat. Und da beginnen wir zunächst mit Magic Kaito, nicht Kid the Phantom Thief, sondern Magic Kaito 1412. Das ja jetzt bei Peppermint Anime erscheint im Laufe der nächsten Monate. Aber zunächst der Hinweis, dass Magic Kaito 1412 ab sofort, beziehungsweise seit Mitte Oktober ist es jetzt schon verfügbar bei Animax On Demand. Das ist ja auch ein Streaming-Anbieter, der online verfügbar ist. Da kann man sich Magic Kaito 1412 beziehungsweise die ersten Folgen von Volume 1 dort schon anschauen. Das sind die ersten 6 Episoden, wenn mich nicht alles täuscht. Die kann man sich dort schon, konnte man sich vorab anschauen, beziehungsweise mittlerweile ist die DVD und Blu-ray auch veröffentlicht worden bei Peppermint Anime. Also kann man sich das jetzt sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray als auch bei Animax On Demand anschauen. Ich möchte noch kurz einwerfen, wer die Box schon mal sehen möchte. Wir haben ein Unboxing dazu gemacht auf unserem YouTube-Kanal. Genau, ja. YouTube.com/ConneNews wolltest du wahrscheinlich jetzt von mir hören. Genau, das hat Kevin gemacht. Vielen Dank an ihn. Ist auch wieder sehr gelungen geworden. Es sind übrigens 2 DVDs, hat er auch nochmal in der Videobeschreibung ergänzt, die auch in der DVD sozusagen enthalten ist. Bei der Blu-ray ist es eine. Genau, noch zu Animax. Das ist ja nicht ganz einfach zu erhalten, wie zum Beispiel Anime On Demand oder Akiba Pass heißt ja das eigentliche Portal von Peppermint Anime. Animax war ja früher mal ein Fernsehsender, der dann aber eingestellt wurde vor ungefähr einem Jahr oder ich weiß nicht genau wann, kürzlich jedenfalls erst. Und mittlerweile kann man das nur noch online anschauen, aber um dort ein Abo abschließen zu können, muss man Kunde bei, ich meine, Vodafone Kabel Deutschland sein und das in einem entsprechenden Paket mit drin haben. Also so ganz einfach kommt man da nicht rein, wenn man sagt, oh, ich möchte mir die Folgen mal anschauen, sondern man muss da schon eine Hürde überwinden. Ich hatte auch mal versucht, das irgendwie zu tun, aber da sind die Grenzen dann doch leider recht hoch, um sich das anzuschauen. Also falls man das irgendwie hat, schon da Kunde ist und das dazu buchen kann, dann ist es vielleicht empfehlenswert. Ansonsten denke ich mal, sollte man das wahrscheinlich eher sein lassen, es sei denn, man möchte eh gerade wechseln oder so. Ich denke mal, ansonsten empfiehlt sich eher die DVD oder Blu-ray zu kaufen, die jetzt ja auch erhältlich ist, wie gesagt, ab dem 7. oder seit dem 27. Oktober ist Volume 1 im Handel erhältlich und Volume 2, 3 und 4 folgen dann im Laufe der nächsten Monate, beziehungsweise im nächsten Jahr dann. Gut, dann machen wir noch weiter mit einer Meldung von Pro7 Max. Da gibt es auch wieder einige neue Informationen. Wir hatten ja schon damals die Meldung, dass Pro7 Max angeteasert hat, es könnten eventuell neue Folgen mal kommen und dieses Gerücht oder diese vage Aussage, die wir hier auch schon in zahlreichen News-Podcasts erörtert haben und durchgekaut haben, die wurde jetzt nochmal wieder neu aufgefrischt, denn Detective Conan befindet sich ja aktuell im Rerun und dann hat Pro7 Max kürzlich ein Facebook-Video zur Anime-Action veröffentlicht. Das machen sie ab und zu mal oder regelmäßig. Mir ist es hin und wieder mal über die Bildschirme geflimmert sozusagen. Für eine Wochenvorschau ein Video, wo sie kurz vorstellen, was in der nächsten Woche so in der Anime-Action Spannendes passieren könnte. Genau, und da wird dann auch kurz auf Detective Conan Bezug genommen. Und um das kurz zu zitieren, Mord auf Mord, bei Detective Conan kehren wir vorerst an den Anfang zurück. Vorerst? Soll das ein Hinweis sein? Sagen wir es so, wir wissen, was ihr euch wünscht und sind dran. Ja, was soll das heißen? Neue Folgen? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Das kann man nur spekulieren, aber ich denke mal, es wird in die Richtung gehen, dass sie halt dran sind, weil sie wissen, dass wir Conan-Fans uns die neuen Folgen wünschen, schon seit Jahren. Und was anderes kann man sich eigentlich als Fan, wenn man sich fragt, ja, was wünschen sich die Fans denn? Da bleibt ja nicht so viel über, was sozusagen noch von Conan nicht released wurde quasi in Deutschland. Und ja, wir warten ja schon ewig und Jahre auf die Folgen und ProSieben Max ist ja auch sehr engagiert, was das betrifft, und sie sind ja auch stetig bemüht, sag ich mal, neue Folgen im Anime-Bereich zu bekommen. Also, denke ich mal, werden sie sich auch bemühen, im Bereich Detektiv Conan neue Folgen zu bringen. Genau, wir hatten, wenn wir dazu noch die nächste News von ProSieben Max dazu nehmen, was ich jetzt einfach mal tue, mit dem Detektiv Conan Quiz, was sie gar nicht mal so lange später nach dem Facebook-Video online gestellt haben, was ein Quiz ist zu den ersten 333 Folgen, und haben auf Facebook dazu zu diesem Quiz eine geheime Botschaft verraten, dass da eine geheime Botschaft drin steckt, die man entschlüsseln soll. Und neben den Antworten in diesem Quiz, also man kriegt ja immer, wenn man solche Fragen richtig beantwortet, so einen kleinen Auflösungstext. Man kennt ja diese Webquizzes. Und auch da wird schon kräftig so gesagt, zum Beispiel, über 20 Jahre läuft Detektiv Conan schon in Japan und am Ende ist nicht in sich, ob wir das bei ProSieben Max auch irgendwann mal toppen werden. Und so, und dass man Jodys wahre Identität noch nicht verraten will. Das steckt schon in den Antworten drin. Die geheime Botschaft war dann, wir versuchen alles. Ja, was ja auch in dieselbe Kerbe steckt wie dieses Wir sind dran. Und also ich würde mal sagen, mit der Aussage gegenüber Japaniac, mit dem Facebook-Video und mit dem Quiz, es wäre schon arg unverantwortlich, wenn das nicht eigentlich im Hintergrund schon durch wäre und sie uns jetzt einfach nur am Köcheln halten wollen, bis sie es offiziell ankündigen können. So heftig stark teasert man das nicht, wenn man im Hintergrund nicht alles unter Dach und Fach hat und daran gearbeitet wird, es umzusetzen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Sender wie ProSieben Max so was auffahren würde, wenn die Verhandlungen noch nicht durch sind und wenn das noch gar nicht steht. Ich finde das ja vor allem sehr interessant, dieses Facebook-Quiz, wo man ja 17 Fragen beantworten musste, und wenn man dann diese Lösungsbuchstaben rückwärts aneinander anreiht, danke Lasse, dass du das getan hattest, da kommt dann halt, wir versuchen alles raus. Aber ich muss das ja so sagen, wenn man die Folgen unter Dach und Fach hat, warum sagt man dann, wir versuchen alles? Ist ja auch schon ein bisschen, ich finde das ein bisschen zu unkonkret. Sagt man unkonkret? Inkonkret? Unkonkret? Wir versuchen alles? Naja, nichts Halbes, nichts Ganzes. Also ich würde nicht vermuten, dass sie es schon komplett unter Dach und Fach haben, aber dass sie nah vorm Vertragsabschluss sind. Vielleicht sind es, ich weiß nicht, wie das genau abläuft, aber vielleicht sind sie auch schon mit den japanischen Lizenzgebern, sag ich mal, durch, dass sie das machen dürfen in Deutschland und verhandeln gerade mit Kase wegen Synchronarbeiten oder so, dass sie versuchen, vielleicht die Sprecher zu kriegen oder so. Ich habe keine Ahnung, wo sie da gerade stehen. Naja, aber für Synchronarbeiten braucht ProSieben Max ja nicht Kase. Nee, genau. Ich denke, das wird auch wieder über TV-Synchron höchstwahrscheinlich laufen und dann wird da TMS anfragen oder ProSieben anfragen, wer auch immer da dann verantwortlich ist. Es ist ja manchmal unterschiedlich, wer denn da in der Verantwortung ist und das sozusagen bestimmt. Genau. Also ich denke nicht, dass Kase da drin steckt, denn das haben wir auch schon häufiger überlegt. Kase macht ja die Boxen und ist momentan bei Staffel 1 und 2 sozusagen noch beschäftigt, während ProSieben sich ja sozusagen um Staffel 5 bemüht. Da sind wir ja schon ein bisschen voraus. Aber genaueres weiß man natürlich nicht, ob da vielleicht nicht doch eine Partnerschaft hintersteckt oder wie das dann aussieht. Naja, wir versuchen alles. Wenn die das nicht hinkriegen und dann dreimal so heftig geteasert haben. Oh, da will ich aber nicht Social Media irgendwie Beauftragter für ProSieben Max gerade arbeiten. Also das wird, nee, also der Backlash wird heftig. Ja, wenn das, ich glaube, dann ist ProSieben Max aber auch unten durch quasi. Da sind sie aber auch ganz ehrlich, da sind sie echt selbst schuld. Aber wir wollen zwar nicht hoffen, mir wäre ein Datum auch lieber gewesen als Antwort des Rätsels. Stell ich mal vor, da wäre ein Datum als Antwort des Rätsels rausgekommen. Oh ja. Dann wäre da halb aber durch die Decke gegangen. Aber, naja, sie versuchen erstmal alles. Gibt es noch häufiger solche Quizze, ein Quiz, zwei Quizze oder Quiz bei ProSieben Max, oder ist das einzigartig? Also ich habe bisher noch nicht mitbekommen, dass es zu One Piece oder Inuyasha oder weiß der Geier was ein Quiz gegeben hätte. Von daher, wenn man da jetzt sowas aus dem Boden stampft, vor allem mit 17 Fragen, und man muss ja dazu sagen, 17 Fragen plus Antworten, die kommen ja nicht irgendwo her. Ich merke das ja auch manchmal, wenn ich für unsere Conne-News-Seite diese legendären Quizboxen erstelle. Das ist nicht ganz einfach, da solche Fragen aus dem Ärmel zu ziehen sozusagen. Und da hat sich schon jemand tatsächlich Mühe gemacht, genauso wie bei dem Facebook-Video mit der Anime-Vorschau. Wäre tatsächlich insgesamt sehr, sehr unverantwortungsvoll, wenn man jetzt keine neuen Folgen bringt. Ich denke mal, es wird im nächsten Jahr zu 95% dazu kommen. So ist zumindest meine Einschätzung. Was glaubt ihr? Also eine 90%+. Also ich bin eigentlich inzwischen, so wie sie teasern, bin ich eigentlich schon bei 99%, müsste es eigentlich kommen. Ja, ich denke auch. Also auf jeden Fall haben sie schon irgendwas. Also wie gesagt, sie können ja nicht einfach so, wenn sie jetzt kurz vorher sind und sozusagen, ja, könnte sein, dass wir das vielleicht kriegen, wir fragen mal nach so. Also irgendwas müssen sie, wie gesagt, schon haben, weil sie haben ja erstmal das mit dem Wir sind dran rausgehauen und dann jetzt ja nochmal diese neue neue News mit dem Quiz sozusagen, was ja nochmal einen draufsetzt. Und deswegen denke ich mal, können wir uns im nächsten Jahr auf irgendwas freuen. Also ich denke mal, ja, wir werden auf jeden Fall was Neues zu können sehen. Wann es soweit sein wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch erst gegen Ende des Jahres was. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Monaten noch irgendwie was hören. Ich bin positiv gestimmt. Mehr als sonst. Ja, das denke ich auch. Gut, springen wir mal dann mal über zum Manga in Deutschland natürlich. Da ist jetzt auch ein neuer Band erschienen, der Sonderband Detective Conan Best in the West mit dem fantastischen Titel. Genau, seit dem 2. November ist der Band erhältlich, wieder ein neuer Sonderband. Für 6 Euro könnt ihr ihn erwerben, gerne auch bei uns im Amazon Wikishop. Genau, und wir haben da schon vor kurzem oder vor einiger Zeit den Inhalt exklusiv veröffentlicht und werden natürlich auch noch in einem separaten Themenpodcast auf diesen Sonderband eingehen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Ich kann ja mal kurz die entsprechenden Episodentitel vorlesen, die euch wahrscheinlich mehr sagen werden. Der erste Fall ist Der Giftmord, dann kommt Rache für Sherlock Holmes, anschließend Späte Sühne, Der Serienmörder von Osaka, Mord in einem verschlossenen Zimmer und ganz zum Schluss Rache verjährt nicht. Genau, 6 Fälle sind enthalten in diesem neuen Sonderband. Genau, alle von Band 10 bis 23 im Original, also auch eher die Fälle weiter am Anfang, die man auch noch aus dem deutschen Anime alle kennt. Bei ProSieben Max könnt ihr die jetzt auch bald wieder bewundern während des Reruns. Genau, also man hat sich hier wieder was offen gelassen für einen Nachfolger sozusagen, wie bei der Shinichi Edition und Shinichi Returns. Dann kommt man vielleicht geht einfach alle Heiji-Fälle durch. So, ja, genau. Von Anfang bis Ende. Das Einzige, was sie jetzt rausgelassen haben, ist Heijis kurzes Cameo vor dem Serienmörder von Osaka. Erinnert ihr euch an den Fall mit Nintaro Shinmei, der Autor? Ja, klar. Ja, genau, da war er ja am da Telefon. Da ruft Heiji in der Mitte ja mal kurz in Tokio an und bespricht sich. Und da sagt er ja auch schon, hey, komm doch mal nach Osaka, was dann kurz danach in dem Serienmörder passiert. Den ganzen Fall haben sie für das Cameo immerhin nicht reingenommen, was so der einzige Stolperstein gewesen wäre am Anfang, weil sonst kann man ja wirklich einfach die ersten 6 Heiji-Fälle einfach so copy-paste aus der Liste und dann reinnehmen. Und sie haben wieder das gemacht mit den, dass man mit dem Giftmord, weil das ja so ist, dass dieser Fall mit Shinichi und Heiji und dann dem nachfolgenden Fall mit dem in der Bücherei sich so ein bisschen überschneidet und man dann 10 Seiten von dem 96er-Kapitel noch mit reinnimmt, um quasi diesen Abschluss, der noch in den anderen Fall mit reingeht, reinzunehmen, da wurde also quasi das wieder berücksichtigt. Genau, ist ja auch sehr schön. Genau, Einzelheiten gibt's dann in den nächsten Wochen in einem separaten Themenpodcast dazu. Ja, dann noch der Hinweis zu den kommenden Bänden, die jetzt veröffentlicht werden, denn EMA hat jetzt ihr Sommerprogramm für 2018 bekannt gegeben und schon vorab wurde der Titel für den Ranmori-Sonderband, der ja nächstes Jahr auch erscheint, bekannt. Und zwar soll der Titel Karate und Orchideen heißen. Da hat sich Steffen Hautuch wieder etwas Schönes überlegt. Genau, Karate und Orchideen, denn Ran heißt auf Japanisch Orchidee. wem der Zusammenhang nicht klar war. Genau, also hier ein schönes Wortspiel. Bei ran ist es ja etwas schwieriger. Ran geht ran oder so wäre noch lustig gewesen, aber auch ein bisschen plump. Von daher, ja, haben wir jetzt hier keine Special Edition oder Ranmuri Selection oder so, sondern, ja, Karate und Orchideen. Finde ich jetzt nicht unbedingt der Brüller, aber na gut, Best in the West, Karate und Orchideen. Es führt die Reihe fort, würde ich sagen. Besser als Detektiv Conan featuring Ranmuri. Ja, das definitiv. Genau, und dann ist auch schon bekannt, wann die nächsten Bände denn alle erscheinen sollen. Lass hat da, glaube ich, genauere Informationen zu, nicht wahr? Richtig, also im Band 92 war jetzt seit geraumerer Zeit schon bekannt. Der kommt ja am 11. Januar 2018 bei uns in Deutschland. Dann kommt am 4. April 2018 die Kaito Kid Treasured Edition 5. Die Umsetzung, eine normale Version wird es ja, haben wir im letzten Podcast ja angesprochen, nicht geben, weil die Verträge ausgelaufen sind. Band 93 erscheint dann am 3. Mai 2018, Karate und Orchideen, der Ran-Sonderband am 5. Juli 2018. Und tatsächlich steht bei Amazon mit einem Vorabcover auch schon Detektiv Conan Band 94 drin für den 6. September 2018. Ein Band, der in Japan erst im Dezember erscheint. Also hat EMA da scheinbar schon mal gut vorgefühlt und das alles festgemacht. Hab mich ein bisschen überrascht, dass wir tatsächlich auch schon für den 94er ein Datum kriegen, aber der Rest war ja jetzt ein bisschen Planungszeit für. Der Ran-Sonderband wird übrigens mit 512 Seiten bei Amazon angegeben. Genau, da haben wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder genug Lesematerial. Es war ja auch in der Vergangenheit schon mal so, dass Bände angekündigt wurden, obwohl die in Japan noch gar nicht erschienen sind, sondern auch dort nur angekündigt waren. Und dann war das so ein Lauf gegen die Zeit quasi. Aber das wird ja alles glatt über die Bühne gehen, denke ich. Das ist alles, wir haben ja ein bisschen Puffer mittlerweile wieder. Wir waren ja mal 6 Monate dran. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist. Dürften wahrscheinlich 9 bis 12 Monate sein ungefähr. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ja, gut, haben wir nächstes Jahr wieder einiges zu lesen. Also mit 6. September sind wir schon mal wieder näher dran, als wir aktuell sind, wenn das dann so alles über die Bühne geht. Ja, dann machen wir direkt weiter mit der spoilerfreien Zone. Und da haben wir wieder ein paar Meldungen. Unter anderem gab's zu Halloween eine Cross-Promotion-Aktion der Shonen Sunday oder Shogakukan. Lasse hat da genauere Details zu. Richtig, denn man hat sich verschiedene Manga-Charaktere genommen, die wir hier in Deutschland alle nicht kennen, weil es auch relativ neue Serien sind aus keinen Shonen-Magazinen, sondern vor allem Shoujo-Magazinen und Seinen-Magazin, also die sich an jüngere Mädchen und ältere Jungs richten. Und tatsächlich ist nur eine andere Serie aus der Shonen Sunday, wo Detektiv Conan ja erscheint, mit drin. Ja, eine genaue Liste davon, die sehe ich jetzt nicht hier alle auf, von den zahlreichen Serien könnt ihr in der News dazu finden. Es ist eine Aktion, in der man im Laden, also jeder dieser Mangaka hat eine spezielle Version von seinem Charakter aus den Mangas in Kid-Outfits gezeichnet. Und wenn man eben bestimmte Bände dieser Serien im Laden kauft, liegt diese Karte dann quasi wie so eine Bonuskarte mit dabei. Das haben wir hier in Deutschland ja auch ab und zu mal. Die dann im Limitiert mit drin liegen. Und zudem gibt es auf der Chat-Plattform Line, ich weiß nicht, wie weit die in Deutschland hier verbreitet ist. Ja, also ich kenne ein paar, die davon schon erzählt haben und die es auch haben. Ja. Ist ja sowas wie WhatsApp und ich glaube der größte Instant Messenger in Japan. Und dort gibt es immer Sticker, die wie Smileys funktionieren, die kann man sich kaufen. Also quasi sind einfach Smileys. Und all diese Motive von diesen Crossover-Kits kann man eben kaufen und dann als Smileys verwenden. Es gab vorher ja auch tatsächlich schon mal Conan reguläre Line-Sticker und jetzt noch für diese Aktion besondere. Und wenn man als Kaito Kid sich ein Cosplay gemacht hat und das auf Twitter unter einem Hashtag gepostet hat, kann man eine von den Kaito Kid Halloween-Karten von Gosho Oyama unterzeichnet gewinnen. Was sehr cool ist. Konnte man, weil die Aktion ging natürlich nur bis Halloween und Halloween ist jetzt gerade ein paar Tage vorbei. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und dachte, das kann ich auch in Deutschland machen, dann leider zu spät. Wow. Gut, dass wir vorher alle die News fleißig gelesen haben. Richtig, richtig. Wo wir ja auch gerade eben die Release-Daten durchgegangen sind, haben wir auch noch einen anderen aktuellen Release zu besprechen kurz, nämlich ein Buch zum 30-jährigen Jubiläum von Gosho Aoyamas Mangaka-Karriere. Der gute Mann hatte ja dieses Jahr im April dieses Jubiläum, wo er ja auch mal wieder so ein bisschen Crossover-Feeling in Con reingebracht hat mit dem Kendo-Turnier-Fall, falls ihr euch daran erinnert, wie ich das besprochen habe. Toll, wie ich bin. Und jetzt ist eben auch ein spezielles Buch dazu erschienen, ein sehr umfangreich mit seitenlanges Interview mit Gosho, Bilder von seiner Arbeitsumgebung, von seinem Equipment, wie er arbeitet, Glückwünsche und Zeichnungen von anderen Mangaka, ein Interview zwischen Gosho und einem anderen langjährigen Autor aus der Shonen Sunday und tatsächlich eine Auflistung, wie genau Gosho arbeitet an Detective Conan, wo eben die Eckdaten sind, er arbeitet 20 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche durch und wie genau er das mit seinen Assistenten macht und alles. Also sehr viele Einblicke in die Karriere von Gosho Aoyama über eben 30 Jahre. Nicht speziell auf Detective Conan gemünzt natürlich, weil es ist ein allgemeines Jubiläum. Aber doch eine sehr schöne Würdigung für sein langjähriges Schaffen. Das Buch ist tatsächlich, kleiner Funfact noch, wie Anime News Network geschrieben hat, seit 1,5 Jahren in Produktion gewesen in Vorbereitung auf dieses Jubiläum. Was eben ziemlich lange gedauert hat, die ganzen Interviews zusammenzustellen und irgendwie die Tribute-Zeichnungen für anderen Mangaka, wie zum Beispiel Rumiko Takahashi natürlich, die Schöpferin von Inuyasha oder anderen Sunday-Autoren. Und das Buch hätte ich auch gerne in Deutschland, aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ab und zu kommen ja mal so bei anderen Manga-Serien so Zusatzbücher irgendwie nach Deutschland, ganz selten mal, aber ich glaube, das können wir in Deutschland leider wohl nicht erwarten. Ja, ich denke auch, wir hatten ja schon mal, oder beziehungsweise Ema hat ja den Versuch unternommen mit den Gosho Aoyama Short Stories, was ja, wie ich vermute, auch nicht sonderlich gut gelaufen ist. Ja, demnach denke ich auch nicht, dass wir das nach Deutschland bekommen, aber es ist wirklich, wirklich, hört sich sehr fantastisch an, dieses Buch, und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir das in Deutschland hätten, aber so ein allgemeines Buch über Gosho Aoyama, was nicht unbedingt Detective Conan gebunden ist, das hätte, glaube ich, keinen großen Erfolg. Nee, sonst würden sie auch Yaiba hier in Deutschland rausbringen. Und ich meine, das wird auch niemals mehr passieren, glaube ich. Also für diejenigen, die es nicht wissen, Yaiba ist ja eine Serie, die Gosho 5 Jahre lang vor Conan gemacht hat, ist so ein bisschen Dragon Ball Rip-Off. Außerdem wurde auch noch in Japan veröffentlicht, was angekündigt wurde, als Mai Kuraki, falls ihr euch noch erinnert, ihren Weltrekord aufgestellt hat, nämlich dass sie als die meiste Einzelperson einen Song zu einem Anime beigetragen hat, hatte sie erreicht zum Release von Film 21, weil sie ja da auch das Ending so beigetragen hat, 21 Songs zu 21 Filmen und 21 Jahren Detective Conan Anime. Und dafür gibt's jetzt eben ein Mai Kuraki x Detective Conan Best of Album, wo natürlich einfach alle ihre Detective Conan Songs mit drin sind. Was, ja, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so genau. Das ist ja schon wieder ein Best of Album. Wir hatten ja letztes Jahr dieses Detective Conan 20 Filme, 20 Songs, wo ja alle 20 Filmsongs von verschiedenen Künstlern mit drauf waren. Ja, genau. Und jetzt haben wir ein Mai Kuraki Sonderalbum, wo alle 21 Mai Kuraki Songs aus Film und Anime mit drauf sind. Ja, wenn man eben in Japan, wenn man sich das aus Japan importieren möchte, weil man so ein großer Mai Kuraki Fan ist, dann kann man das jetzt tun. Finde ich auch ganz schön, dass diese CD, dass es die gibt, aber die langjährige Partnerschaft auch nochmal feiern. Weil ja, Mai Kuraki ist ja auch sehr schön. Ist ja auch persönlich großer Conan Fan. Das hatte sie ja zum Weltrekord erzählt, dass sie den Manga früher in der Schule gelesen hat. Hat sich immer mit ihrem Bruder das Geld gespart und die Magazine gekauft, um das zu lesen. Und das ist ja schöne Feierei jetzt auch für den 21. Film und so. Ja gut, dann sprechen wir noch kurz über den Film 22, der ja in den Startlöchern steht. Ist eigentlich schon zu viel gesagt, aber der nächstes Jahr wieder im April erscheinen wird. Und da ist jetzt auch ein genaues Datum bekannt. Das weiß auch wieder Lasse. Der 14. April 2018 ist das Datum. Man kann ja immer schon spekulieren, weil es ist ja die Golden Week in Japan. Aber jetzt ist eben offiziell der 14. April geworden. Und da noch dazu haben sie nochmal bestätigt, was man am Ende des 21. Films hätte vermuten können, nämlich dass Bourbon Toru Amuro eine zentrale Rolle in diesem Film einnehmen wird. Er ist eben auch auf diesem Flyer, der aufgetaucht ist, mit drauf und auf der Text sagt auch, dass der beliebte Charakter aus Film 20 jetzt wieder auftauchen wird und eine große Rolle spielen wird. Und der Synchronsprecher hatte auch schon auf Twitter verraten, dass sich der Film so um die Sicherheitspolizei drehen wird, also quasi da, wo er Doppelagent ist für diese Organisation. Und das ist jetzt eben rausgekommen, was ja zeitlich auch recht gut passt, weil wir demnächst damit rechnen können, dass es den offiziellen Filmtitel gibt. Der kommt ja immer so November, Dezember. Und das offizielle Poster von Gosho Aoyama gezeichnet, das Buntstift-Poster und den ersten 30-Sekunden-Trailer. Da werden wir hoffentlich schon im nächsten News-Podcast zu besprechen können, ansonsten dann erst nächstes Jahr. Natürlich hoffen wir, dass der auch wieder kurz nach dem 14. April bei uns zu sehen sein wird. Oh ja, ja. Das wäre natürlich sehr cool, aber ich muss dazu sagen, ich denke, dass dadurch, dass das letzte Kino-Event zu Film 21 so gut gelaufen ist, wir hatten ja noch einen Nachholtermin oder eine zweite Vorstellung, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Kaseda wieder alle Hebel in Bewegung setzen wird, um auch Film 22 in Deutschland zu zeigen. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert aus unserer Sicht und auch allgemein, denke ich, aus Kase-Sicht finanziell sehr erstrebenswert. Ja, nicht nur für Kase, also auch die entsprechenden hiesigen Kinos werden dem, denke ich mal, sehr dankbar sein, weil, so wie ich das gehört habe, waren die entsprechenden Kinovorstellungen zu Conan immer sehr gut besucht. Ja, ich denke, wenn man Film 22, so viel ist ja dann noch nicht bekannt tatsächlich, aber wenn man Bourbon mit dabei hat, der auch recht populär ist, denke ich schon, dass das funktionieren kann. Ich weiß natürlich nicht, ob Bourbon hier in Deutschland populärer ist als vielleicht Heiji und Kazuha. Ja, naja, müsste man dann sehen. Aber allgemein denke ich, das kann auch ganz gut funktionieren und auch in den kommenden Jahren. Aber erstmal hoffen wir, dass es dann noch im nächsten Jahr so funktioniert. Dann springen wir direkt über, ohne Kevin zu verabschieden, liebe Grüße an ihn, zum Anime in Japan. Und da haben wir wieder drei neue Episoden, die wir besprechen werden. Wir beginnen mit der Episode 875, die wundersame Vorhersage der Buddha-Statue. Und worum es da geht, das wird uns jetzt Lasse kurz erzählen. Genau. Konran und Kogoro sind zu einem Tempel gereist, weil Kogoro dort etwas untersuchen soll, nämlich eine mysteriöse Buddha-Statue, die sich immer zur Seite dreht oder ganz herumdreht, völlig von alleine. Und wenn das passiert, ereignet sich danach ein Unfall. Und deswegen haben Yuka, die Tochter des Hohepriesters dieses Tempels, und Masako, die Frau des Hohepriesters, Kogoro und Co. eben hingebeten, damit er das untersucht. Aber Kogoro guckt sich die Statue an, streichelt zweimal kurz rüber und sagt so, ja, ist doch alles normal dran. Aber trotzdem, den Tag will er im Tempel verbringen. Dabei treffen sie auch noch auf den Hohepriester Ikkyo und seinen Sohn Aizen, also der Bruder von Yuka. Und der Sohn ist so ein bisschen Tunichtgut, hat keinen Job, hängt mit blöden Leuten rum und streitet sich darum mit seinem Vater. Und der Vater ist aber im Gegensatz auch ein bisschen Sturkopf und sehr selbstgerecht. Dann stellen sie Konran und Kogoro eben auch noch den Schüler des Tempels vor. Junko heißt der, der hat eben seine Ausbildung zum Priester macht. Und am Abend essen sie dann alle gemeinsam zum Abendessen, außer der Hohepriester, der muss beten und sein eigenes Essen essen. Und dabei kommt es dann auch noch zu einer Konfrontation mit dem Hohepriester, der eben nochmal kurz reinkommt, sagt, dass Kogoro hier eigentlich nichts zu suchen hat, weil Detektive müssen sich nicht irgendwie mit sowas beschäftigen wie dieser Buddha-Statue. Dann sagt er auch noch, ja, Yuka und Junko hier, meine Tochter und mein Schüler, ihr heiratet ja übrigens jetzt demnächst, also kümmert euch ja schon mal drum. Was den beiden sehr unangenehm ist, aber scheinbar hat der alte Mann da das letzte Wort. Und er verabschiedet sich dann auch schon wieder, sagt, ja, ich bete jetzt weiter und nehme mein Essen später zu mir. Und wie es dann nicht anders sein sollte mit dem Charakter, der sich mit allen anderen angelegt hat, wird er später in diesem Tempel, wo er gebetet hat, mit einem Messer im Nacken gefunden. Und was es mit der genauen Buddha-Statue auf sich hat, ist es eine prophetische Statue, die wirklich in Zukunft kennt und hat sie wirklich vorhergesehen, dass er ermordet wird? Diese Frage wird Conan natürlich wie immer mit Bravour beantworten. Ja, es war eine ganz okay Folge, sagen wir es mal so. Die Charaktere, die Konstellationen waren schon okay. Animation ist natürlich wieder unter aller Sau, aber da kann man inzwischen ja auch nichts mehr erwarten. Und das Mysterium mit der Buddha-Statue. Na, am Ende dafür, dass es so der Titel ist und der Grund, am Ende doch ziemlich hanebüchen und irrelevant. Was auch irgendwie so ein bisschen schade ist, dass es dafür nicht so wirklich den Payoff gab. Ja, 2 von 5 Buddha-Statuen. Ja, ich hab's jetzt ja gesehen und ja, war eine nette Folge zur Unterhaltung mal, aber war jetzt nicht groß sonderlich spannend, auch wie sozusagen der Mord vonstatten ging. Das konnte man sich zum Teil auch schon selbst mit erarbeiten und denken, ja, nee, so wie es auf den ersten Blick scheint, ist es doch nicht gewesen. Aber jetzt so das Folgenmysterium mit der Buddha-Statue fand ich jetzt auch nicht so interessant und ausschlaggebend, dann doch eher sozusagen die familiäre Situation, die da sozusagen herrschte mit dem Vater und dem Sohn und dann die Tochter und der Schüler. Das war, ja, war ganz nett mit anzusehen. Ist jetzt aber, wie gesagt, keine Folge sozusagen, wo man gespannt vor dem Fernseher sitzt, aber war bei mir wieder mal so das Phänomen, es war längere Zeit her, dass ich eine Conan-Episode gesehen habe, deswegen hatte ich Spaß dabei, die Folge zu gucken und ja, wird jetzt so ja, auf Durchschnitt gehen, so 3 von 5 Tanuki-Bären. Ja, gut, dann machen wir direkt weiter mit der Episode 876, der mechanische Augenzeuge. Und da gebe ich gleich wieder zurück an Olli. Ja, wunderbar, dann nehme ich doch gleich mal an. Also, wir befinden uns hier in dieser Episode mit Ran, Kokoro und Conan in einer Firma, die Roboter herstellt. Und der Grund, warum sie sozusagen da sind, ist nicht wie am Anfang sozusagen, dass sie sich mal die Technik angucken wollen und sozusagen sehr fasziniert sind, was sozusagen Roboter in der heutigen Zeit alles leisten können, sondern es hat damit zu tun, das kommt dann etwas später raus, dass Kogoro engagiert wurde, weil halt wohl irgendwelche Firmengeheimnisse intern halt von irgendwem sozusagen verkauft wurden an die Konkurrenz oder an andere Unternehmen oder so. Jedenfalls gibt es da wohl eine undichte Stelle und Kokoro soll das untersuchen. Und er hat auch schon gleich ein Foto dabei, wo sozusagen ein Verdächtiger drauf zu sehen ist und eben ein Mitarbeiter der Firma, der ja eine mechanische Maus sozusagen entwickelt hat. Und ja, der ist bei seinen Kollegen irgendwie nicht sonderlich beliebt und groß anzusehen. Oder groß angesehen und ja, fühlt sich da so ein bisschen unwohl in der Firma. Und in der einen Szene sozusagen, nachdem er dann sozusagen seine Maus da vorgeführt hat und erst alle sozusagen die Maus irgendwie kaputt machen wollen, weil sie nicht genau wissen, was es ist oder so, und er sich dann schützend darüber wirft und dann irgendwie voll begeistert ist von seiner Schöpfung und die anderen ihn dann wieder so ein bisschen niedermachen, sieht man dann halt, wie er dann sozusagen im Geheimen dann so denkt, ja, ihr werdet aber nicht mehr lange lachen, wartet nur ab. Ja, dann kommen wir eben halt zu der Szene, wo halt Kokoro das mit dem Verdächtigen erklärt und der Firmenboss möchte dann natürlich gleich die Polizei rufen und den verhaften lassen. Aber Kokoro sagt halt, nein, noch nicht. Also wir haben noch nichts Genaues, wir wissen noch gar nichts. Das lassen wir mal lieber, wir suchen erstmal noch nach weiteren Beweisen. Ja, Conan ist dann auch sozusagen in der Firma unterwegs und versucht eben nach ein paar Beweise zu finden. Und plötzlich hört man dann sozusagen einen Alarmton und ja, es kommt raus, dass irgendwo ein Gasleck entstanden ist und man will dann sozusagen in den betreffenden Raum rein. Da ist aber gerade ja die Tür klemmt oder so. Da müssen sie die Tür aufbrechen, schaffen das dann auch und können sozusagen das Gas aus dem Raum entweichen lassen und zunächst ist sozusagen, denkt man, ist nichts passiert, aber man sieht dann halt eben den etwas dickeren Mitarbeiter, der die mechanische Maus entwickelt hat, der liegt plötzlich ja tot in diesem Raum. Daraufhin erscheinen dann Megure und Takagi und ermitteln dann halt in dem Fall und ja, wollen sozusagen rausfinden, was es mit dem Mord auf sich hat, ob sozusagen irgendwer aus der Firma jetzt den ermordet hat, weil er sozusagen die Firmengeheimnisse verkauft hat. Ja, wird sozusagen spannend ermittelt und ja, was sich dann so bei den Ermittlungen ergibt und was sich dann am Ende so rausstellt, das würde ich sagen, schaut ihr euch am besten selber mal an. Ist auf jeden Fall doch sehr überraschend, was sich da so getan hat. Und ja, muss ich sagen, habe ich auch nicht mit gerechnet mit diesem Ausgang. Ja, der Fall jetzt so an sich. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist halt auch eine Füller-Episode und ja, fand ich jetzt auch nicht so groß spannend. Also, aber vom Mysterium her, wir haben halt hier einen Mordfall. Okay, hatten wir in der Folge davor auch. Das kann ich jetzt nicht sagen. naja, wir haben halt aber einen Mordfall und ich finde sozusagen den von der Aufklärung her, also wie man den Tod sozusagen ermittelt, finde ich spannender als in der letzten Episode. Und ja, auch was sich da sozusagen dann im Laufe der Ermittlung herauskristallisiert und diese, ja, mehr oder weniger beeindruckende Darstellung der Roboter, das fand ich auch recht interessant. Ja, von daher vergebe ich mal mit besserem Gewissen hier sozusagen eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 mechanischen Mäusen, weil mir die Folge beim Ansehen doch mehr gefallen hat als die letztere. Ja, dem würde ich mich so anschließen. Also ich wäre auch bei 2 von 5 gelandet, gebe aber noch einen Pluspunkt für das Ende tatsächlich. Das fand ich wirklich ausnahmsweise mal sehr gelungen, weil es anders ist als das Ende, als man es sonst erwarten könnte. Ja, so viel dazu. Hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ich gebe 3 von 5 mechanischen Mäusen. Das habe ich auch schon gemacht. Ach so, dann gebe ich ja, nochmal das Gleiche. Alles klar. Die Firma entwickelt nur mechanische Mäuse, nichts anderes. Dann machen wir weiter mit der nächsten Episode, Episode 877, das gekreuzte Schicksal zweier Personen. Und die Folge werde ich euch jetzt kurz vorstellen. Es ist wieder ein klassischer Detective Boys Fall, der aber nicht mit den Detective Boys beginnt, sondern wir begeben uns in ein Randgebiet von Baker und da wird eine alte Dame ausgeraubt von einem Dieb entsprechend und der begibt sich dann mit dem Diebesgut auf die Flucht und während er so stürmisch dann wegläuft, rempelt er erst mit Genta zusammen, der aber gar nicht so wirklich mitbekommt, dass es der Täter ist, sondern hat ihn nur so ein bisschen gesehen und kurz darauf kracht der Täter noch mit einer weiteren Person zusammen und die beiden Personen rollen einen Abhang hinunter, werden bewusstlos. Der Täter wird dann zuerst wach und entschließt sich, naja, Moment mal, ich bin der Täter, was mache ich, um hier wieder gut rauszukommen? Naja, der andere hat Kleidung an und weil Genta mich gesehen hat, tausche ich einfach mal schnell die Kleidung. Dann zieht er dem Unschuldigen sozusagen die Täterkleidung an und begibt sich scheinheilig auf die Flucht, ohne erkannt zu werden. Die andere Person wird dann später wach und hat das Gedächtnis verloren, begibt sich zur Polizei, und um dort nach Hinweisen zu suchen und sich zu melden sozusagen. Aber die Polizei verdächtigt ihn gleich, denn das sind nicht die guten Polizisten à la Megure und so weiter, sondern irgendwelche 0-15 Polizisten und sagen, oh, der sieht aus wie diese Täter, wie der Täter, und den müssen wir jetzt festnehmen. Und daraufhin begibt sich der Mann, der gar nicht der Täter ist, auf die Flucht und begeht dabei diverse Verbrechen, die alle schön im Bild eingeblendet werden mit entsprechenden Schriftzeichen, dies und das ist verboten, Bahnübergang illegal überqueren, ein Fahrrad klauen und so weiter, was er nicht alles macht auf seiner Flucht vor der Polizei. Genta und die weiteren Detective Boys, die natürlich auch mit von der Partie sind, versuchen dann das Ganze nochmal zu rekonstruieren und ob dann am Ende tatsächlich rauskommt, wer der wirkliche Täter war, das schaut ihr am besten selbst oder ihr könnt es euch einfach denken. Also es ist eine sehr banale Folge, wie ich finde. Ist aber vom Unterhaltungswert finde ich ganz interessant. Vor allem auch mit diesen Einblendungen, was als Straftat gilt und so weiter und so fort. Das fand ich ganz nett gemacht. Von daher gebe ich hier auch tatsächlich dann mal 2 von 5 Gontas, so hieß der vermeintliche Verbrecher. Gonta, ja, genau. Ja, war ja sehr interessant und ich muss sagen, ja, fand ich sehr abwechslungsreich das Konzept quasi dieser Folge mal, also die Idee von dem eigentlichen Täter, mal eben die Klamotten zu tauschen mit jemanden und dann wird er nicht erkannt, fand ich doch sehr interessant, dann sozusagen zu beobachten, wie sozusagen ein Unschuldiger verdächtigt wird und wie er dann versucht, sich da quasi rauszuwinden und dann diese ganzen Straftaten da begeht und das, wie das dann so alles eingeblendet wurde. Ich dachte beim ersten Mal, ja, okay, die machen das jetzt so als Warnung. Und dann beim zweiten Mal auch wieder, beim dritten Mal auch wieder, beim vierten Mal. Ich konnte irgendwann nicht mehr, dachte, Alter, was macht ihr denn hier? Naja, mal schauen, wie... Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, mal schauen, wie das dann bei uns in Deutschland wird, aber ich glaube, da können wir noch ein paar Jahre warten. Mal schauen, ob wir das noch erleben werden. Naja, und ja, fand ich doch dann sehr interessant quasi, dem Ganzen zu folgen und dann ja sozusagen herauszufinden, wie dann sozusagen das quasi dann alles zusammenläuft und wie dann sozusagen auch die wahre Identität quasi von dem Mann rauszufinden, der sein Gedächtnis verloren hat, wo man am Anfang dachte, ja, das ist einfach nur ein unschuldiger Passant, der nichts mit der Story zu tun hat und dann aber irgendwie am Ende alle Fäden doch irgendwie noch zusammengelaufen sind und dann, ja, wurde man in der Folge meiner Meinung nach am besten unterhalten von den drei Fillern, die wir diesen Monat zu sehen bekommen haben. Und da gehe ich dann ein ganz kleines bisschen höher und vergebe hier 3,5 von 5 insgesamt möglichen Pullover, Oberteilen oder irgendwelche alten japanischen Münzen oder so, die schön glänzen oder irgendwie sowas. Ja, gut, dann machen wir direkt weiter mit den kommenden Episoden, was uns denn in den nächsten Wochen so erwartet. Wir hatten jetzt ja schon den Zweiteiler Der tote Winkel in der Umkleidekabine. Wieder eine Manga-Umsetzung ausnahmsweise mal wieder. Die werden wir dann im nächsten News-Podcast im Dezember besprechen. Und was uns sonst noch so erwartet im November, das wird uns jetzt Lasse kurz erzählen. Am Anfang steht, wie gesagt, der zweite Teil von dem toten Winkel in der Umkleidekabine. Dann am 11. November aus irgendeinem mir vollkommen unerfindlichen Grund, ein einteiliger Filler mit den Detective Boys, die Detective Boys und die Geistervilla. Ja, ich und danach den Manga Zweiteiler Der Zauberer der kleinen Wellen. Also der Fall, der direkt. Und es direkt. Gibt direkt. Ich glaube, es gibt in den letzten 5 Jahren oder so keine zwei Detektiv-Conan-Fälle, die dichter verknüpft sind als Der tote Michel Umkleidekabine und Der Zauberer der kleinen Wellen. Ja, tatsächlich. Und da tun sie einen Filler dazwischen. Ich verstehe es absolut nicht. Also ja. Immerhin nur ein. Sei doch mal dankbar. Ja, aber den hätten sie doch auch in den Ende des Monats packen können, oder? Oder ja. Vor die zwei Folgen, naja. Oder waren die Synchron... Ich meine, die Synchronsprecher hatten sie ja auch schon im Studio für die kurzen Sequenzen in Teil 1 von dem Filler. Da waren ja die Synchronsprecher schon mal kurz im Studio. Das heißt, daran kann es ja nun auch nicht liegen, dass die Synchronsprecher noch nicht da waren und die noch ein bisschen Zeit brauchten. Also das kann ich wirklich nicht verstehen. Aber immerhin, ich habe ja ehrlich gesagt mich auch schon vorher dazu geäußert, dass ich nicht überrascht wäre, wenn sie den Zauber der kleinen Welt wirklich lange verschieben. Aber jetzt ist nur eine Folge, also ja. Aber das ist trotzdem so unnötig, weil es, wenn es wirklich nur eine Folge ist, dann hätten sie doch wirklich am Ende des Monats packen können. Ja. Anstatt in dazwischen. Das wäre so, als wenn man hier bei uns in Deutschland bei dem New York Fall mit ran, woran in dem Restaurant ohnmächtig wird. Ja, genau. Ja, da, als wenn sie da noch eine Füllerfolge hingepackt hätten. Das stimmt. Das ist eigentlich fast 1:1 dieselbe Situation. Mhm. Ja. Guter Vergleich. Anime-Macher. Ja. Ja, naja. Aber freuen wir uns auf den Zauberer. Das wird sehr interessant, denke ich. Ja, fand ich schon mal sehr gut quasi, dass sie schon mal in der Episode mit der Umkleide quasi schon mal so ja, viele Szenen daraus gezeigt haben, fand ich. Ja, da haben sie es ja gut umgesetzt. Ich frage mich aber immer noch, warum sie das vorgezogen haben, weil im Manga, im Band 91, falls wir uns erinnern, den wir ja schon in Deutschland haben, kam ja vor diesem Umkleidekabinenfall, da ja noch zur Hälfte drin war, ja noch zwei andere Fälle, einer mit Kaito Kid und einer mit einer neuen Lehrerin an der Tätern Grundschule. Und warum sie jetzt diese beiden Fälle übersprungen haben, weiß ich nicht. Die werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht mehr sehen, weil im Dezember kommt ja noch Filler-Zeug und wahrscheinlich Pause. Also wird Kaito Kid vermutlich zu Neujahr kommen, mal wieder. Was ja immer vielleicht für Neujahr eine ganz nette Gelegenheit ist, aber warum man jetzt irgendwie diesen Fall so vorgezogen hat. Naja, die Wege der Anime-Macher sind manchmal unergründlich. Kommen wir aber zu Wegen, die ein bisschen ergründlicher sind, nämlich die von Gosho Aoyama, der ja nach einwöchiger Pause nach dem Kyoto-Arc schon gleich wieder Kapitel 1006 veröffentlicht hat, nämlich Bleib, wo du bist, beziehungsweise kann man das Kapitel eigentlich zusammenfassen als das Rätsel des Verschwindens von Maria Higashio. Falls wir uns erinnern, das ist die kleine Grundschülerin, die an die Teitan-Grundschule gewechselt ist. In Band 53 kam sie das erste Mal vor, wo Fräulein Kobayashi sich ja so ein Rätsel überlegt hat für die ganze Klasse. Zunächst aber ist Conan erstmal zu Hause im Bett. Er hat eine Krankheit vorgetäuscht und war angeblich bei Professor Agasa die ganze Zeit. Und Kogoro hat Ran nichts davon erzählt, weil der Professor gesagt hat, nee, erzählen Sie Ran mal nichts davon, weil sonst macht sie sich Sorgen und bricht die Klasse von da und kommt nach Hause. Und Kogoro kam das natürlich gerade recht, weil der dachte sich, warum muss ich nicht auf das blöde Gör aufpassen mit der Erkältung? Kann ja schön bei Professor Agasa bleiben. Wodurch sich Shinichi natürlich die perfekte Ausrede bietet für seinen kleinen Ausflug nach Kyoto. Er soll halt im Bett bleiben, schleicht sich aber trotzdem zu Professor Agasa, weil er ihm noch Souvenirs geben will und sich allgemein besprechen will. Was ganz nett ist. Und dann ruft aber schon Haibara an und man merkt, dass diese Ausrede mit Ran und Kogoro das einzige ist, was so wirklich gut gelaufen ist an der ganzen Kyoto-Aktion in Bezug auf unauffällig bleiben. Denn, wie wir es ja schon am Ende von 1005 gesehen haben, die Gerüchte um Shinichi sind im ganzen Internet verteilt und das brüllt Haibara jetzt auch Conan übers Handy entgegen. Und dann gehen Conan und Agasa kurz vor die Tür und sehen, vor der Kudo-Villa hat sich auch schon eine Menge an Reportern gebildet. Und wir haben drei Panel mit Subaru Okia, der sich irgendwie am Haustelefon an der Gegensprechanlage versucht, die Reporter abzuwimmeln, die irgendwelche Kommentare von Henry Sakogodo haben wollen. Und Okia kann nur sagen, hä, aber ich wohne hier doch nur. Ich kenne den gar nicht. Ach ja, Subaru. Mehr hat er auch nichts zu tun, Reporter abwimmeln. Das ist eine neue Aufgabe jetzt, ja. Ja. Der denkt sich wahrscheinlich auch. Der denkt sich wahrscheinlich auch schon, was hat dieser Shinichi jetzt schon wieder angestellt? Oh Mann. Aber Subaru kennt doch Shinichi, ja, würde ja, ich klar. Jetzt mal sagen. Ja, ja, klar, aber Subaru weiß ja auch um die Umstände von Shinichi. Der wird ja nicht irgendwas ausplaudern, aber trotzdem die ganze Zeit von Reportern belagert zu werden. Ist schon nervig, ja. Vielleicht nicht ganz so geil. Haibara sagt dann erstmal, hey, bist du mal ein Professor? Okay, bleib da mal, ich denk mir was aus. Und dann kommt aber Rumi vorbei, Rumi Wakasa, die ich gerade eben schon mal angesprochen habe, und sagt, hey Haibara, du wohnst doch hier neben diesem Kudo-Haus. Kennst du eigentlich Shinichi Kudo? Aber Haibara sagt natürlich, nee, keine Ahnung. Und Rumi wollte auch nur mal so nachfragen, weil ist ja gerade in den News, ne? Zwinker, zwinker. Und dann geht sie auch schon wieder weg. Und dann kommen die Rest der Detective Boys und Fräulein Kobayashi dazu, die eben anspricht, dass Maria heute nicht zur Schule gekommen ist. Und dass die Detective Boys doch vielleicht mal nach dem Rechten sehen können. Die gehen dann eben zu Marias Haus, sie ist nicht da. Haibara, Ayumi fällt ein, dass Marias Großmutter vor kurzem gestorben ist und Maria erwähnt hatte, dass sie in ihrem Schreibtisch einen Brief von ihrer toten Großmutter gefunden hat, wo drin steht, dass die Großmutter in ihrem Haus gegenüber von Marias Haus einen Schatz für Maria versteckt hat. Und da vermuten die Detective Boys, vielleicht hat Maria da irgendwas gemacht, gehen in das Haus gegenüber von der Großmutter und da sehen sie auch schon Marias Ranzen und Schuhe. Und eben das Rätsel und versuchen, jetzt eben das Rätsel zu lösen, was überall im Haus verteilt ist, um Maria zu finden, während Conan parallel bei Professor Agasa ist und im Internet sieht, dass es einen Fanblog über die Kudo-Familie gibt. Und der Blogger auch aktiv auf Twitter ist und diese ganzen Gerüchte um Shinichi in Kyoto erst gestartet hat. Was natürlich zu einem unfassbar ungünstigen Zeitpunkt kommt. Und wir beenden das Kapitel mit der Nachricht, dass Conan eine dreiwöchige Pause einlegt. Und in der Shonen Sunday Nummer 49 wiederkommt, die eben am 1. November 2017 erscheint. Das ist jetzt schon ein paar Tage her. Trotzdem spreche ich hier nicht über Kapitel 1007. Warum ist das so? Tja, sehr komische Sache. In der Shonen Sunday ist immer am Ende zwei Seiten Preview für die nächste Ausgabe, wo alle Serien drinstehen, die erscheinen werden. Manchmal mit ein bisschen mehr Text, manchmal ohne, aber es ist generelle Liste erstmal. Und in der 98er, also eine Woche vor der 49er, wo Conn wieder drin sein sollte, stand Conn am Ende drin. Aber auf der Internetseite nicht. In der Preview-Liste. Und dann tatsächlich in der Nummer 49 kein Conn-Kapitel, obwohl es angekündigt war. Und auf der Shonen Sunday Website heißt es nur lapidar, ja, ist jetzt in dieser Woche kein Kapitel drin. 1007 kommt am 29. November. Grund? Gibt's keinen? Ja. Und das ist alles, was wir bisher wissen. Nachdem das ja irgendwie ganz komisch ist, dass sie in, also online, also haben sie es wahrscheinlich, kam es scheinbar so kurzfristig, dass sie es im physischen gedruckten Magazin nicht mehr rausnehmen konnten aus der Preview. Scheinbar. Dass doch kein Conn-Kapitel erscheint. Und dann verschieben sie es nochmal um einen ganzen Monat weiter nach hinten. Ja. Man möchte es ja fast nicht aussprechen, aber so lange Pausen hatten wir das letzte Mal, als Gosho Aoyama im Krankenhaus lag. Immerhin haben sie jetzt ein Datum angegeben für 1007 und nicht gesagt, ja, das Kapitel kommt irgendwann. Bis dahin ist Pause, bis wir was weiteres ankündigen. Das wäre noch schlimmer gewesen. Und tja, eigentlich kann man dann nur zwei Sachen vermuten. Nämlich, entweder ist Gosho krank. Das muss ja erstmal nichts Schlimmes sein bei den sehr engen Zeitplänen vom Mangaka reicht ja schon eine Erkältung, wo man ein bisschen länger schlafen muss, dass die ihre Deadlines nicht mehr hinkriegen. Oder ein anderer Umstand, wie zum Beispiel, dass irgendjemand vielleicht aus Goshos Familie gestorben ist, also ein Trauerfall quasi. Und dass er deswegen irgendwie ein bisschen Zeit vom Verlag bekommen hat. Ich meine, es wurde viel spekuliert. Manche Leute haben gesagt, vielleicht ist er beschäftigt mit dem Film, weil, das kommt ja jetzt, aber dafür wird er, ich meine, es gab eine dreiwöchige Pause und ich glaube, also es kann keine Arbeiten an einem Film geben, wofür Gosho nach 3 Wochen auch noch eine Deadline nicht einhält, oder die Deadline ist ja gerissen quasi. Schon angekündigtes Kapitel und das würden ihm die Redakteure ja auch gar nicht erlauben. Die würden dann sagen, ja hier, Film schön und gut, Promo und so, aber wir brauchen hier ein Kapitel und auch die andere Spekulation, dass er irgendwie nicht zufrieden ist mit dem Kapitel und es überarbeiten will oder so, aber dafür kriegt er nicht nochmal einen Monat Pause vom Verlag und das würde er auch nicht machen. Vor allem, weil das ja das zweite Kapitel von einem normalen 3-Kapitel-Fall ist und diese 3-Kapitel-Fälle ja eigentlich immer, bevor der Fall rauskommt, so zusammen geplant werden, grob. Ich würde auch eher vermuten, dass man hier mit dem Schlimmsten in diesem Fall rechnen muss. Also tatsächlich wieder so etwas wie beim Krankenhausaufenthalt und dann einfach hoffen, dass es ihm nur vorübergehend sozusagen schlecht geht oder halt wirklich was in seinem Umfeld ist, was man ihm natürlich auf gar keinen Fall wünscht. Aber ja, es ist einfach auch schlimm, also ja, schlimm, es geht uns eigentlich nichts an, aber schade als Fan so im Regen stehen gelassen zu werden, ohne zu wissen, warum jetzt hier so eine Verschiebung gibt. Was ja durchaus verständlich ist, also wenn man jetzt erfährt, dass es halt einen Todesfall gegeben hat im Umfeld oder was weiß ich was, dann kann man ja auch damit leben und ja, dann weiß man, woran es liegt und die Verschiebung ist ja eigentlich nur menschlich. Ich meine, er hat jetzt über 1000 Kapitel gezeichnet, nahezu immer pausenlos, bis auf halt diese eine etwas größere Unterbrechung mit dem Krankenhausaufenthalt mal, wo ja auch klar war dann, warum es so war, aber jetzt so ohne irgendwas, Deswegen vermuten, das ist auch der einzige Grund, warum spekuliert wird, ob es vielleicht einen Todesfall gegeben hat, weil eigentlich sagen Manga-Magazine und Verlage ja eigentlich, wenn ein Autor krank ist und deswegen Pause gemacht wird, dann sagen sie ja normalerweise, das stimmt. Ist gesundheitliche Gründe vom Autoren, müssen wir diese Woche mal pausieren oder eben bei manchen Manga-Serien dann auch mal unbestimmt auf Pause haben. Aber dass sie jetzt wirklich halt gar nichts sagen irgendwo, das ist eben der Grund, warum vermutet wird, dass vielleicht was sehr Privates ist, wo Gosho vielleicht auch gesagt hat, ich will nicht, dass ihr das öffentlich bekannt gebt. Ja, aber das müssen sie auch, es hätte ja auch gereicht, wenn sie sagen, aus familiären Gründen oder aus privaten oder persönlichen Gründen. Das reicht ja als Information. Ja. Ja. Das kommt natürlich jetzt, wo das mit dem Buch war, von seinem 30-jährigen Karriere, wo eben sein harter Arbeitsplan drin steht, der übrigens sehr durchschnittlich ist für einen Mangaka, also so arbeiten die ungefähr alle in der wöchentlichen Veröffentlichung, dass man sich da jetzt mal wieder Sorgen macht. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es Gosho Aoyama gut geht und hoffen, dass das Kapitel dann wirklich am 29. November auch rauskommt und er vielleicht irgendwie über seine üblichen Kanäle, also irgendwie Animal Crossing oder vielleicht auch die Sunday Website, hinterher irgendwie kurz sagt, ja hier, Also ich hoffe, es ist einfach irgendwie, vielleicht hat ihn auch eine schwere Grippe erwischt. Das kann ja auch heftig sein. Die halt 2 Wochen, wo er halt 2 Wochen flach liegen musste, da kann man natürlich nicht zeichnen und dann kann das schon sein, dass da ein paar Deadlines reißen. Also ich hoffe, dass es sowas ist und nicht irgendwie was Schlimmeres von krankheitsmäßig her. Ich finde es teilweise auch unerträglich, wie manche Fans darauf reagieren. Weil viele der Reaktionen sind, also schon die Reaktion auf die News mit dem Arbeitsplan, wie er arbeitet, da, wo ja auch viele Leute gesagt haben, entweder A, ja, das stimmt gar nicht, obwohl es natürlich stimmt, weil jeder Mangaka so arbeitet, oder gesagt haben, all die Arbeit und trotzdem passiert nichts in der Geschichte und Detective Conan ist trotzdem langweilig, wo ich mir denke, warum seid ihr überhaupt Fans der Serie? Und jetzt auch noch die Reaktion auf die Verschiebung, wo manche Leute reagieren, ja, da war Gosho wohl zu faul und da hat er wohl keinen Bock mehr auf Detective Conan und der nimmt sich jetzt gerade Urlaub, macht sich schöne Zeit und lässt uns Fans warten, wo ich mir so denke, ihr habt einfach wirklich überhaupt keine Ahnung. Und dieses, so ein bisschen, ich finde, da müsste man so ein bisschen mehr Respekt vor dem Autoren haben und sich auch mal als Fan, also ich mache mir schon Sorgen um den Mann, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Und also ich würde da nicht so lockerflockig mit umgehen, das als Fan der Serie zu sagen, ja, der ist jetzt nur faul und so, das ist ja auch, also wenn man das sagt, hat man halt wirklich keine Ahnung, aber nein, manchmal das ist aber vermisse das ich so ein bisschen den Respekt vor den Kreativen und den Schaffenden in dieser Industrie. Ja. Gerade von den Fans der Serie. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass wenig Menschen oder halt gerade diese Menschen das Problem haben, dass sie sich halt nicht in diese Situation hineindenken können, sozusagen, was denn der Grund sein könnte. Und ich meine, das ist auch absolut absurd zu sagen, ja, er hat keinen Bock mehr auf seine Serie, er hat zwar 30 Jahre da Erfolge mitgefeiert, aber jetzt hat er auf einmal keinen Bock mehr und macht einen Urlaub. Also ich finde die Theorie oder Äußerung schon absolut lächerlich. Also ich finde es einfach schade, dass man sich sozusagen, dass man überhaupt solche Kommentare schreibt, dass man sich nicht in die Person sozusagen in die Situation hineinfühlen kann. Hoffen wir wirklich das Beste für ihn und dass es alles soweit klappt. Das nächste Kapitel muss ja jetzt dann auch nicht zwingend kommen, beziehungsweise das ist ja nicht die Priorität, die man hier haben sollte jetzt tatsächlich. Genau, hoffen wir, dass es ihm gut geht, dass es seinem Umfeld gut geht und dass es vielleicht irgendein anderer Fakt war, der ihn daran gehindert hat. Wir werden es wahrscheinlich irgendwann noch herausfinden, hoffentlich, oder auch gar nicht, dass es dann regulär weitergeht. Gut, dann sind wir auch durch, besprechen dann Kapitel 1007, eventuell im nächsten Podcast, wenn es dann tatsächlich erscheint zu dem angegebenen Termin. Ich möchte an dieser Stelle den News-Podcast beenden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich verweise auch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. ConanWiki.org, ConanNews.org, ConanForum.org, Twitter.com/ConanNews, Facebook.com/ConanNews, YouTube.com/ConanNews, Instagram.com/ConanNews und auf iTunes sind wir als ConanCast zu finden. Da könnt ihr uns gratis abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich verabschiede mich auch und bedanke mich bei euch, dass ihr heute eingeschaltet habt.